праздник. Jeden Sonntag haben wir einen Feiertag, oder? Вот эти христиане, да? Was sind das für Christen, oder? Все время празднуют что-то. Die feiern immer etwas. Мир плачет, а они празднуют. Die Welt weint und sie feiern immer etwas. Ну вы не против, да? Aber habt nichts dagegen, oder? У нас же всегда уважительный повод. Wir haben doch immer einen guten Grund dazu. Аминь. Amen. И сегодня у нас особый день. Wir haben heute einen besonderen Tag. Вы уже пережили, наверное, кто-то. Подобно. Вы уже пережили такой день. Ihr habt bestimmt schon so einen Tag erlebt. У кого-то еще впереди это. Jemand hat es noch vor sich. У кого-то уже сегодня. Jemand hat es bereits heute. Это особенно всегда. Das ist immer besonders. То есть мы, как христиане, еще и особенные. Also wir als Christen sind auch besonders. Во попали, да? So и особенный праздник. Also wir haben einen besonderen Fest, wir sind besondere Menschen. И это еще ко всему все еще и правда, а не самовнушение. Und dazu ist das alles die Wahrheit und nicht irgendeine Einbildung. Согласны? Stimmt ihr mir zu? Аминь. Amen. Мы продолжаем нашу серию проповедей. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Называется «Превосходный путь», «Превосходнейший und путь». Und das heißt «Vortrefflicher Weg». Особенный. Ein besonderer Weg. И в одно из прошлых воскресений und an einem Sonntag vergangenen Sonntage пастор рассказывал о женщине Марии. Sprach Pastor über eine Frau, die Maria hieß, которая первая оказалась у гроба Господня. Die als erste am Grab von Jesus war. Помните? Könnt ihr euch erinnern? То есть эта тема о том, что превосходнейший путь любви. Das Thema ging darum, dass der vortrefflichere Weg der Liebe может быть у каждого разный. Kann bei jedem unterschiedlich sein. И эта женщина первая прибежала к гробу. Und diese Frau kam als erste zum Grab. И она возлюбила Иисуса больше. Und sie liebte Jesus am meisten. Даже мертвого Иисуса. Sogar einen toten Jesus. А остальные члены команды? Und alle anderen Mitglieder des Teams? Остальные служители, помощники? Also seine Helfer, seine Mitarbeiter. У них другая была любовь на тот момент. Sie haben zu dem Moment eine andere Liebe zu ihm. Аминь. Amen. Все были в одной лодке. Also alle waren in einem Boot. Все в одной команде. Alle waren in einem Team. Но абсолютно разные отношения к Христу. Aber sie hatten absolut eine andere Haltung zu Jesus. И у Христа отношение другое было с Марией. Und auch Christus hatte eine andere Haltung oder eine Beziehung, andere Beziehung zu Maria. Иисус и ангелы эксклюзивно встретились с Марией у гроба. Denn Jesus und die Engel haben dieses exklusive Treffen mit Maria veranstaltet. Она имела эксклюзивную встречу. Und sie hatte dieses exklusive Treffen. То есть ее путь с Господом был особенный. Also ihr Weg mit dem Herrn war besonders. И наш с вами духовный путь. Und unser geistlicher Weg zusammen. Со Христом. Mit Christus. Он очень индивидуальный. Er ist sehr, sehr individuell. Казалось, мы здесь сидим все вместе. Also wenn wir hier zusammen sitzen. Все поем, все слушаем. Alle singen, alle hören zu. Точно как ученики Иисуса. Wir machen das genauso wie die Jünger Jesu. А потом бац. Und dann zack. У Марии свое отношение. Мария hat ihre Haltung. Петр с Иоанном отстают. Petrus und Johannes bleiben hinter. Другие вообще еще спят. Die anderen schlafen noch. Абсолютно разная реакция. Also absolut verschiedene Reaktionen. И у нас у каждого своя история с Иисусом. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte mit Jesus. Знаете, люди говорят, у каждого свой путь к Богу. Wisst ihr, Menschen sagen so oft, also jeder hat seinen eigenen Weg zu Gott. То есть ко Христу мы приходим по-разному. Also zu Christus kommen wir auf unterschiedliche Weise. Но еще круче. Aber noch toller oder noch cooler. Со Христом мы живем по-разному. Dass wir auch mit Christus und also anders oder unterschiedlich leben. Что наш путь от покаяния до смерти. Dass unser Weg von der Bekehrung bis zu unserem Tod. Очень разный у каждого. Sehr unterschiedlich ist bei jedem. Я раньше думал, что духовная жизнь у всех под одну гребенку. Also ich habe früher gedacht, dass das geistliche Leben bei jedem gleich ist. Вместе поем, вместе читаем. Wir singen zusammen, wir lesen zusammen. Вместе каемся, вместе крестимся. Wir tun zusammen Buße, wir taufen uns gemeinsam. Потом через 50 лет взяли за руки и на небеса вознесли. Und dann nach 50 Jahren nehmen wir uns an die Hände und gehen in den Himmel. Как церковь, да, вместе. So wie die halt Gemeinde zusammen. Но нет. Aber doch nein. У каждого своя история. Also jeder hat seine eigene Geschichte. И у Иисуса с каждым свои отношения. Und Jesus hat mit jedem eine andere Beziehung. Знаете, это как рентген. Wisst ihr, dass das wir beim Röntgen? То есть на рентген люди приходят все одинаковые, обычно своими ногами. Also gewöhnlich kommen alle Menschen zum Röntgen mit ihren beiden Füßen, Beinen. Похожие люди. Also Menschen две руки, две ноги. Also Menschen sehen sich ähnlich, also sie haben zwei Arme, zwei Beine. Но только на рентгене видно твой индивидуальный организм. Aber nur durch Röntgen sieht man deine Individualitäten in deinem Organismus. История болезни или история здоровья? Deine Krankheitsgeschichte oder deine Gesundheitsgeschichte? У кого-то легкие, здоровые. Bei jemandem sind seine Lungen gesund. История, он не курил, может. Geschichte, vielleicht hat er dann nicht geraucht. У кого-то желудок больной. Jemand hat einen kranken Magen. Он плохо питался. Er hat vorher schlecht gegessen свой oder ungesund. То есть свой путь. Das heißt, seinen eigenen Weg gegangen. Долгое время плохо ел, желудок угробил. Der hat eine lange Zeit falsch gegessen, natürlich deswegen ist sein Magen kaputt. Кто-то наоборот слишком хорошо ел и много, у него печень увеличена. Jemand hat umgekehrt zu viel Gutes gegessen und sein Leber ist vergrößert. И у каждого своя история, либо болезни, либо здоровья. Und jeder hat seine eigene Geschichte, ob das jetzt die Krankheit oder Gesundheit anbetrifft. Индивидуально. Sie ist sehr individuell. Как отпечатки пальцев. Das ist wie ein Abdruck, dein Fingerabdruck. С виду мы все как бы одинаковы. Also außen Верующие. Gesehen sind die Menschen alle so gleich, ungefähr. А на рентгене все разное. Auch als geistliche Menschen, aber durch Röntgen sind wir alle unterschiedlich. Die разные причины, что, почему и у кого. Und es sind verschiedene Gründe, warum und weswegen bei jedem. Однажды у меня вдруг отказала нога. Ich habe eines Tages mal Probleme mit meinem Bein. Ich не мог ступить на ногу. Das heißt, ich konnte nicht auf mein Bein Я пополз к врачу. Also ich bin dann zum Arzt. Сделал рентген. Wurde gerönt. Я думал, какая-то травма, которую не заметил. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das irgendeine Verletzung, wo ich nicht bemerkt habe. Они говорят, нет травмы. Sie sagen, nein, es gibt keine Verletzung. Я говорю, а что такое, почему ходить не могу? Und dann sage ich, was ist dann los, wieso kann ich nicht laufen? Тогда они присмотрелись. Dann haben sie ganz genau das Ganze angeschaut, durch die Lupe. И говорят, у вас очень много старых, незалеченных травм на этой ноге. Und dann haben sie gesagt, sie haben viele alte Verletzungen, die noch nicht abgeheilt sind an diesem Bein. Я всю жизнь играю в футбол, там ноги ломал, вывихал, и не всегда знал, что у меня была травма. Also ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, habe viele Verletzungen gehabt und wusste das gar nicht einmal, dass ich welche hatte. И вдруг в какой-то момент... Und an einem Moment прошлое дало себе знать. Hat das Vergangene über sich hören lassen. Это видно на рентгене. Und das sieht man durch das Röntgen. Как на рентгене, как у Господа. Genauso wie das Röntgen beim Herrn. Он видит, что, почему и когда я сейчас чувствую. Er sieht, warum, weswegen, wie ich mich jetzt gerade fühle und warum. Какие причины. Welche Gründe dafür waren. Как я к этому пришел. Wie kam ich überhaupt dazu? У меня были старые, незалеченные травмы. Ich habe alte, nicht geheilte Verletzungen. А новой какой-то не было. Новой не было. Просто старая рванула. Also das, es gab halt nichts, was das heilen konnte. И у нас у каждого своя история. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Общее только несколько вещей. Das Allgemeine sind, oder das Gemeinsame sind nur paar Dinge. Вот что должно у всех быть одинаково. Was bei allen gleich sein soll. Вот общий знаменатель. Знаете? Also allgemeine Anzeichen. Это крещение. Das ist die Taufe. Это покаяние. Das ist die Bekehrung. Это церковь. Das ist die Gemeinde. Вот это для всех одинаково. Also das alles ist für alle ja gleich. То есть всем необходимо покаяться, говорит Господь. Also и прийти к Нему. Der Herr sagt, alle sollen sich bekehren und zu ihm kommen. Как ты идешь к покаянию, что ты будешь делать потом, это второй вопрос. Но само покаяние для всех одинаково, без него никак. Also wie du zur Bekehrung kommst und wie dein Weg aussieht, ist individuell, aber. Крещение, которое будет сегодня. Aber zum Beispiel die Taufe, die heute stattfindet. Все проходят через одни воды крещения. Also alle gehen durch das Wasser der Taufe. Это то, что у нас у всех общее должно быть. Das ist das, was bei uns, was uns vereint, was gemeinsam wir haben in Christus. Как ты пришел к крещению? Aber wie du zur Taufe kamst. И что ты потом будешь делать? Und was du danach machen wirst. Это второй вопрос. Das ist die zweite Frage. Но вот эти вещи общие для всех. Aber diese Dinge sind alle, was wir gemeinsam tun. Церковь. Gemeinde. Божья. Gemeinde Gottes. Всех. Sie ist genauso für alle. Общий знаменатель. Das ist allgemeines Anzeichen. Господь создал нам и сказал, без нее никак. Der Herr hat das für uns extra gegründet und hat gesagt, ohne die Gemeinde geht nicht. А вот как ты в нее пришел? Aber wie du in die Gemeinde kam, это твой же личный вопрос. Wie du da drin lebst, das ist deine persönliche Sache. Каждый в ней живет по-своему. Und jeder lebt darin auf seine Art und Weise. Хотелось бы, чтобы все под одну копирку. Man wünscht sich natürlich, dass alle das gleich tun. Но у каждого свой путь. Aber jeder hat doch seinen eigenen Weg. И, конечно же, главный общий знаменатель. Und natürlich das gemeinsame Anzeichen oder Zeichen, просто обязан. Das ist jeder von euch verpflichtet. Умереть, когда придёт время. Zu sterben, wenn die Zeit da ist. И это общее знаменатель, мы все предстанем пред Богом. Und das ist das allgemeine, was jeden erwartet. Wir werden alle vor Gott stehen eines пред Tages. Пред ним все равны. Vor ihm sind alle gleich. Кем бы ты ни был. Egal, wie du jetzt hier bist. Пред крестом все равны для покаяния. Vom Kreuz ist jeder gleich für die Bekehrung. И президент, и бомж. Ob das jetzt ein Obdachloser ist oder ein Präsident. Also alle werden gleich vor dem Kreuz. В водах крещения все равны. Und alle sind gleich während der Taufe. Пред Богом представ все равны. Und alle, die vor Gott kommen, sind auch gleich. Das ist das Allgemeine. И Библия. Und die Bibel. Очень подробно описывает географию. Beschreibt ganz detailliert die Geografie. В Библии есть куча упоминаний каких-то ручьев, долин, гор. Die Bibel gibt viele Gleichungen, was jetzt Ströme, irgendwelche Wasserbäche oder Flüsse betrifft. И для читателя с улицы это все очень напрягает. Und für den Leser, der Gott nicht kennt oder von der Straße ist, das ist für ihn irgendwie. Помните, в Ветхом Завете особенно. Könnt ihr euch erinnern, sogar also vom Alten Testament? Постоянно реки, долины, горы. Wo ständig Gott über die Berge, Куча über имен. Täler, über Menge von den Namen spricht. Зачем это мне все? Wozu brauche ich das Ganze? Столько географии. So viel von der Geografie. То есть, что знать, зачем мне все это? Выйти из Египта, перейти Иордан, овладеть Ханааном. Wozu muss ich das Ganze wissen? Also im Ägypten rausgehen, in das verheißene Land Kanaan reingehen. Это символы. Das sind Symbole. Это символы духовных событий, которые произошли в этих местах. Das sind die Symbole von den geistlichen Ereignissen, die an diesen Orten stattgefunden haben. Это символы для нас. Das sind Symbole, die für uns gedacht sind. Чтобы лучше запомнилось, что где произошло. Um sich besser das Ganze merken zu können, was halt wann passiert war. Это памятник тем духовным знаменательным событиям. Das ist das Denkmal für diese Schlüsselereignisse. Памятник греха или подвига. Das ist ein Denkmal für die Sünde oder für eine Heldentat, für die von den Menschen Gottes. Для назидания им самим и нам. Für die Erinnerung und für die für die Belehrung für uns und für diese Menschen. Есть даже живые памятники. Es gibt sogar lebendige Denkmäler. Помните кто? Könnt ihr euch erinnern, wer das war? Жена Лота. Zum Beispiel die Ehefrau vom Lot. Она стала соляным столбом. Sie wurde zu einer Salzsäule. Это памятник. Das ist auch ein Denkmal. О любви к миру. Über die Liebe zur Welt. Он об этом напоминает. Der erinnert uns daran. И мы читаем, что на горе такой-то с Моисеем то приключилось. Und wir lesen, dass an diesem Berg irgendwas mit Mose das und jenes passierte. У ручья такого-то Авраам совершил то-то. Bei so einem Fluss ist etwas mit Abraham passiert, dies und jenes. И ты думаешь, давай я все это пробегу, это что-то все читать, просто в конце там, ну, хэппи-энд, все хорошо и ладно. Und manchmal denkst du dir, ich überfliege das mal schnell und schau, was halt am Schluss ist, Happy-End und so weiter. Но на каждой, в каждой линии там было примечательное событие, aber, происшествие. Aber in jedem Ereignis war etwas Wichtiges, was für uns wichtig ist. Вообще, Библия – это постоянные адреса и имена фамилии. Überhaupt, Bibel ist, handelt, ist voller Adressen und über voller Namen. И у нас с вами также куча этих адресов. Und genauso, wir haben so eine Menge von Adressen. У нас не долины и реки и горы, да? Also wir haben keine Täler, keine Berge, keine Flüsse. У нас может быть название улиц. Vielleicht haben wir номера квартир. Straßennamen oder Wohnungen. Где с нами что-то произошло? Wo mit uns etwas passierte? В нашей духовной жизни. In unserem geistlichen Leben. Если мы в Библии читаем историю библейского героя, это просто можно по карте, да, смотреть. Also wenn wir eine Geschichte über einen Gotteshelden lesen, dann können wir das ja auf der Karte sehen, wo was passierte. Вот, дайте мне биографию Авраама. Gib mir mal die Biografie von Abraham. Раз тебе карту, на. Und dann bekommst du eine Karte. Вот, там был, там то-то случилось. Dort war und das und jenes ist passiert mit ihm dort. Все понятно, все нарисовано. Alles ist verständlich, alles ist aufgezeichnet. Так же у тебя. Genauso verhält sich das auch mit dir. Твой личный духовный путь. Dein persönlicher Weg проходил через какие-то конкретные места. Ging durch bestimmte Orte. В какой-то квартире ты покаялся. Vielleicht hast du in irgendeiner Wohnung dich bekehrt. На какой-то ячейке. Auf einer Kleingruppe eventuell. Или поговорив с кем-то в кафе. Oder wenn du mit jemandem im Café geredet hast. Кафе, там, петушок. Кафе Оазе, zum Beispiel. Das sind konkrete Namen. А где-то? Und irgendwo? На улице Пушкина. Zum Beispiel auf dem Albrecht-Dürer-Platz. Или на Кайзер, да. Точно. Может быть, у тебя пришел грех в сердце. Kam vielleicht der Sünde in dein Herz hinein. И именно там ты что-то пережил, почувствовал. Und genau dort hast du etwas erlebt und hast etwas gefühlt. И это твоя карта, твоя география. Das ist deine Karte, das ist deine Geografie. И очень поэтому важно, где ты бываешь. Deswegen ist es sehr wichtig, wo bist du, wo befindest du dich. Тебя можно проследить. Man kann dich nachverfolgen. Чтобы ты мог проследить свою жизнь. Damit du dein Leben geistlich nachverfolgen kannst. Где я каялся? Wo habe ich mich bekehrt? Где я вдохновлялся? Wo habe ich mich ermutigen lassen? А где, наоборот, мою веру разрушали? Wo umgekehrt mein Glaube zerstört wurde? В каком месте? An welchem Ort? Может быть, в своей машине ты принял какое-то неправильное решение. Vielleicht hast du in deinem Auto irgendeine falsche Entscheidung getroffen. И это все наглядно, это все есть. Und das ist alles so, dass man das sehen kann. Es existiert. У Бога на карте эти все адреса помечены. Bei Gott auf der Karte sind alle diese Adressen vermerkt. Потому что наша жизнь, наш рентген складывается из определенных пунктов. Denn unser Röntgenbild besteht ja aus gewissen Punkten. Я прекрасно помню свои места. Ich kann mich ganz genau erinnern an meine Orte. Где на меня сходило покаяние или какие-то правильные мысли? Wo ich Buße tun wollte, wo gewisse Dinge mir eingefallen sind. И также наоборот. Und auch umgekehrt. Также в Библии куча разных имен. Genauso in der Bibel gibt es eine Menge von Namen. Постоянно какие-то Иаиры, Иосафаты. Ständig irgendwelche Josefs, Jakobs und so weiter. То есть куча имен в Ветхом Завете на ИА начинаются. Also viele Namen in der Bibel fangen an mit IA. И вот мы на ячейке прошло читали историю Давида. Und bei der letzten Kleingruppe haben wir die Geschichte von David gelesen. И мы запутались в этих именах, в этих названиях. Und wir verirrten uns zwischen diesen Orten und diesen Namen. Но все это имело смысл. Aber all das hatte einen Sinn. Каждое имя, каждый его разговор имел смысл. Jeder Name, jedes Gespräch von diesen Menschen hat einen Sinn gehabt. То есть эти люди важны. Also das bedeutet, dass diese Menschen auch wichtig sind. Есть такая заповедь: возлюби ближнего своего. Es gibt so ein Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben. Всего лишь вторая самая главная. Das ist bloß die zweite, das ist ja zweitwichtigste. И о ком здесь речь? Und über wen ist da überhaupt die Rede? О наших близких? Über unsere родных? Lieben, über unseren Verwandten? Или о тех, кто просто нам встречается на нашей жизни вблизи. Oder ist die Rede von den Menschen, die uns einfach über den Weg laufen, die einfach in der Nähe sind von uns? Вблизи. Also sind nahe an uns. Все, с кем ты сталкиваешься. Also alle, die du so triffst. Ну, не обязательно, с кем в метро там ты стоишь, 50 человек рядом. Не обязательно, das ist nicht unbedingt in der U-Bahn, wo du mit 50 Leuten zusammenstehst, also nicht alle. Может быть, только тот, кому ты на ногу наступил. Там. Vielleicht nur derjenige, dem du auf den Fuß getreten bist, es ist der dir nahe ist. И в Ветхом Завете все эти малопонятные имена, их так много. Im Alten Testament diese wenig verständlichen Namen, da sind so viele davon. Но они указывают на каждого человека, с которым мы встречаемся в жизни. Aber sie zeigen auf jeden Menschen, den wir in unserem Leben antreffen. Если Бог поместил этих Иаиров и Иосафатов кучу в эти истории, also wenn Gott diese Menschen in die Geschichte der Bibel hineingebracht hat, и мы это должны читать, und wir sollten das lesen, как Слово Божие, als Wort Gottes, значит, эти встречи имеют смысл, имеют цену. Dann haben diese Treffen einen gewissen Sinn und die haben auch ein Ziel. И у тебя в жизни куча разных людей, с которыми ты пересекаешься. Und auch in deinem Leben gibt es eine Menge von Menschen, mit denen du zu tun hast. И это не обязательно главные ключевые люди в твоей жизни. Das sind nicht unbedingt irgendwelche Schlüsselmenschen in deinem Leben. Но их много, те, с которыми мы на нашем христианском пути пересекаемся. Aber sind ganz viele, wo die Wege überkreuzen mit denen. И кто-то из них укрепляет нашу веру. Und jemand von denen stärkt unser Glauben. а кто-то ее разрушает. Und jemand zerstört diesen Glauben. Это конкретные имена, конкретные адреса. Das sind konkrete Adressen, das sind konkrete Namen. Это не просто вот на меня нашел Господь, я стал верующим. Das ist nicht nur einfach so, der Herr hat mich gefunden, ich bin jetzt gläubig geworden. Вот на меня напал дьявол, я отпал от веры. Der Teufel hat mich überfallen und jetzt bin ich vom Glauben abgefallen. Это всегда конкретные адреса, конкретные имена. Das sind immer konkrete Adressen, das sind immer konkrete Namen. Кто тебя вдохновляет? Die dich ermutigen. Кого ты вдохновляешь? Den du ermutigst eventuell. А может быть наоборот? Oder vielleicht umgekehrt. Наше влияние наших коллег, соседей, семья. Unser Einfluss auf unsere Kollegen, auf unsere Familie, das ist verständlich. Das sind immer konkrete Namen. Ob das Jakob ist oder Josaphat, Вася, Петя, Josef oder André, Wolfgang. Oder Wolfgang. Konkrete имена. Das sind konkrete Namen. Nicht только жена и твой начальник. Nicht nur dein Chef oder deine Ehefrau oder dein Ehemann. Oder über irgendwelche Bekannten. И наш вот этот путь веры складывается из этих встреч. Und unser Glaubensweg, der schließt diese Treffen ein. И влияние. Oder der formt sich durch diese Treffen. Потому und auch der Einfluss hat ein Потому что почти всегда тебя кто-то привел за руку ко Христу. Dann ist es meistens so, dass dich jemand zu Christus an der Hand genommen hat und dich gebracht hat zu ihm. Или кто-то тебе рассказал о нем. Oder jemand hat dir erzählt über ihn. Потом дали конкретный адрес. Dann hat man dir eine konkrete Adresse gegeben. Это не происходило в духе. Das geschah nicht im Geist. Ты сидел дома. Und du bist daheim gesessen. Что-то на тебя нашло. Etwas überkam dich. Но ты же духовный. Und du bist ja geistlich. Стал христианином, zack. Dann bist du, zack, ein Christ geworden. Осмотрелся, нашел ванну. Dann hast dich umgeschaut, hast eine Badewanne Пошел gefunden. Крестился. Dann hast dich taufen lassen von dir selbst. Und dann gehst du in den Himmel. Всегда кто-то куда-то тебя зовет. Es ist immer so, dass immer jemand dich trifft, etwas erzählt und dich irgendwo hinruft. А кто-то отговаривает. Oder jemand, не ходи туда. Jemand sagt dir, geh dort nicht hin. Не верь в того. Und glaube nicht an den. Не служи так. Und diene nicht so. Так всегда конкретное имя. Das ist immer ein konkreter Name. Вот если ты посмотришь на свою жизнь. Also wenn du dein Leben so beobachtest und anschaust. Духовную, во Христе. Also dein geistliches Leben im Christus. Раньше что было, не смотри. Was früher war, schau nicht hin. Запутаешься, болото. Sonst wirst du dich verirren, das ist ein Sumpf. Только во Христе. Sondern nur das, was du in Christus als Leben geführt hast. И все должно быть чинно и красиво. Also es muss eigentlich alles schön sein. Ты смотришь, ага. Du schaust, aha. Улица Пушкина, такой-то год. Zum Beispiel Albrecht-Dürer-Platz. Я в гостях у Васи. Ich bin zu Besuch beim Peter. Потом еду в машине. Dann fahre ich in meinem Auto. Через два года. Nach zwei Jahren. Мне звонит Даша. Mich ruft die Dasha an. И что-то говорит. Und erzählt mir etwas. У меня приходит разочарование. Und dann kommt eine Enttäuschung. То есть это конкретные вещи. Das bedeutet, es sind konkrete Dinge. Возлюби ближнего своего. Du sollst deinen Nächsten lieben. Цени его. Du sollst ihn schätzen. Почему такая заповедь? Wieso so ein Gebot? Потому что эти встречи важны. Weil diese Treffen eine Wichtigkeit haben. Не выбирай себе только вот у меня три главных человека, а на остальных мне плевать. Wähle nicht nur einfach drei Menschen und sag, sie sind die wichtigsten und alle anderen sind mir egal. Да, главные люди есть в нашей жизни. Ja, wir haben wichtige oder Hauptfiguren in unserem Leben. Но возлюби любого, который вблизи. Aber liebe jeden Nächsten, der dir auch nahe steht oder in der Nähe von dir ist. Внимательно относись на всех, кто тебе попадается. Das heißt, sei Aufmerksamkeit zu jedem Menschen, der dir über den Weg läuft. Один зовет на ячейку. Der eine ruft dich zu der kleinen Gruppe. Другой звонит, пошли в кино. Der andere ruft an und sagt, komm, geh mal ins Kino. Это все люди, человеческие имена. Das sind alles Menschen, das sind alles menschliche Namen. А в духовном мире борьба, Бог и дьявол. Und in der geistlichen Welt geschieht ein Kampf, Gott und Teufel. За душу. Die Seele. Через конкретные имена. Durch konkrete Namen. Какой дьявол, это же кино. Was für ein Teufel, das ist doch nur ein Kino. Но происходит духовная борьба. Aber dieser geistliche Kampf ist da, der ist real. В будущем отразится на этом человеке. Das heißt, in der Zukunft wird es auf dem Menschen abfärben. И Бог посылает в вашу жизнь людей. Und Gott schickt auch in euer Leben Menschen. У вас есть свои люди. Ihr habt eure Leute. И Бог посылает. Und Gott schickt diese Menschen zu euch. И я точно помню в своей жизни. Und ich kann mich ganz genau erinnern aus meinem Leben. Конкретные встречи. Konkrete Treffen. Когда у меня менялось что-то внутри. Wo bei mir etwas innerlich veränderte. Буквально физически. Also wortwörtlich gesehen physisch. Я чувствовал в духе изменения. ich fühlte im Geist die Veränderungen. Это обычные люди. Das waren gewöhnliche Menschen. И вот у одного политика. Und zum Beispiel bei einem Politiker. Приключилась одна случайная встреча. Geschah ein Treffen aus Zufall. По работе своей он пересекся с одним ближним. Und in seiner Arbeit hat er einen Menschen getroffen. И этот ближний оказался Христос. Und dieser nächste war Christus. А этот политик оказался Понтий Пилат. Und dieser Politiker war Pontius Pilatus. Давайте мы посмотрим Матфея 27 главу 17 стиха. Lass uns mal in Matthäus 27 reinschauen. Das sind die Verse 17 bis 26. Понтий Пилат был римский правитель. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, also Pilatus war der Statthalter damals, also römischer Statthalter, поставленный Римом для иудеев. Der durch Rom dort eingesetzt wurde für die Juden. Приводят Христа. Und zu ihm bringt man Christus. Все знают эту историю, да? Jeder weiß diese Geschichte, nicht wahr? Итак, 27 глава, 17 стиха. Also lass uns 27 ab dem Vers 17 Итак, lesen. Когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Мы видим здесь, что Пилат вначале заступается за Иисуса. Also wir sehen, dass zu Beginn der Pilatus Jesus verteidigt. Да? Sehen wir das, oder? Он заступается за него. Also er verteidigt ihn hier. Кто такой вообще Пилат? Wer ist überhaupt der Pilatus? Христианин? Вроде нет. Ist das ein Christ? Nein. Гонитель Христа? Ist er ein Verfolger von Christus? Тоже нет. Auch nicht. Он оказался в таком положении. Also er kam in diese Situation. То есть, но он пытается его защитить. Aber er versucht ihn zu verteidigen. Есть такая категория людей, es gibt so eine Kategorie von Menschen, которая нам симпатизирует, как христианам, как церкви. Was uns sympathisiert, uns als Christen. Я иногда читаю какие-то посты в интернете, вот они там хвалят церковь, рекламируют даже. Manchmal lese ich Posts im Internet, da empfehlen die Menschen Gemeinden und loben die Gemeinden. Сами не ходят в церковь, они христиане. Selber gehen sie nicht in die Gemeinde, sie sind keine Christen, aber sie machen das. Но они нас любят. Aber sie lieben uns. Рекламируют. Sie machen Werbung für uns. То есть такие сочувствующие. Das heißt, sie sind solche Menschen, die mitfühlend sind. Сочувствующие. Ich sage dazu ein Team, der они как бы вот за нас. Der Menschen, die uns Mitgefühl zeigen. За нас. Und es scheint so, als ob sie für uns sind. Но как далеко они готовы пойти за нас? Aber wie weit sind sie bereit, hinter uns zu sein, für Christen? Им многое нравится у нас. Ihnen gefällt vieles bei uns. Но как далеко они готовы пойти вот в своей симпатии? Aber wie weit können sie gehen in ihrer Sympathie? Мы читаем Матфея, дальше, 17 глава, 24 стих. Und wir lesen dann weiter aus Matthäus 27, Vers 24. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И отвечал весь народ, кровь его на нас и на наших детях. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Пилат не смог дальше пойти. Also Pilatus war nicht mehr fähig weiterzugehen. Симпатия защищал. Der hat Sympathie gehabt, der verteidigte ihn. Но уступил, сдался. Aber hat trotzdem aufgegeben, hat trotzdem nachgegeben. Иисуса бив, предал на распятие. Und er ließ Jesus geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Он все понимал. Er verstand alles. Мы читаем. Wir lesen darüber. Выше. Wir lesen da. Он знал, что предали его из зависти. Also paar Verse nach oben. Er wusste, dass er aus Neid praktisch ihm übergeben wurde. Жена ему говорит, мне во сне было откровение, не трогай его, праведника. Und seine Ehefrau sagt, du, ich habe geträumt von ihm, du sollst ihm nichts tun, er ist ein Gerechter. И он сомневается, пытается. Und er zweifelt und er versucht. Но сдается под натиском толпы. Aber trotzdem gibt er auf unter dem durch den Druck der Menge. И от заступника становится жестким соучастником преступления. Und aus dem Verteidiger wird er zu einem harten Mittäter von dieser Tat. И бив Иисуса, предал его на распятие. Indem er Jesus geiseln ließ und hat ihn zur Kreuzigung übergeben. Почему? Aus welchem Grund? Ведь он же понимал и знал. Denn er verstand ja alles, er wusste alles. Он боялся неприятностей по работе. Aber er hat Angst gehabt, dass er Unannehmlichkeiten bekommt in seiner Arbeit. Эта встреча с Иисусом случилась очень не кстати. Dieses Treffen mit Jesus war nicht so ganz passend. Он наместник Рима. Er ist der Statthalter von Rom. В Иудее. Oder in Juda. Он должен угождать своим хозяям, кто его поставили. Er muss ja seinen Chefs gefallen. Er muss das tun, was sie wollen. И начальникам народа иудейского. Und musste auch den Vorsteher, also nicht den Vorsteher, sondern den Leuten von Juda, also den Wichtigsten, sollte ja auch gefallen. Er sollte den Römer und den Pharisäer gefallen. Und plötzlich Jesus. Und es kommt diese Frage in seinem Gewissen auf. Und er sieht ganz genau, dass er unschuldig ist. Also er ist menschlich gesehen absolut unschuldig. Тут жена добавляет, не по-человечески, а духовное откровение. Не трогай его, у меня сон был. Und hier kommt noch seine Ehefrau, nicht menschlich gesehen, sondern geistlich gesehen, sagte, sie hat einen Traum gehabt. Lass die Finger von diesem Menschen. И все равно он сдается. Und trotzdem gibt er auf. Послание Якова 4:17 говорит. Die Botschaft von Jakobus 4:17 sagt uns. Пилат оказался в трудном положении. Also Pilatus war in einer sehr schwierigen Situation. Согласны? Stimmt ihr mir zu? Послание Якова говорит. Aber die Botschaft von Jakobus sagt uns. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Казалось бы, изначально мы думали, Пилат мирской человек, какой там правитель, вообще не при делах. Also wenn man so die Situation anschaut, Pilatus ist ja kein gläubiger Mensch, er kann doch nichts dafür in dem Sinne. Но он разумел, что добро и зло в данной ситуации. Aber er hat ganz genau verstanden, was gut und was böse ist in dieser Situation. И когда вот я что-то понимаю и не und делаю, wenn ich etwas verstehe und das nicht mache, тогда грех. Dann ist das Sünde für mich. Когда христианин говорит, да, я понимаю. Wenn der Christ sagt, ja, ich verstehe es. Да, ты прав, как ты красиво говоришь. Ja, du hast recht, wenn du so schön redest. Но. Aber. Но мое покаяние многоточие. Aber. Но мое крещение многоточие. Но мое служение многоточие. Also meine Taufe, .. meine Buße, .. Да, я все понимаю. Ja, ich verstehe alles. Не делаю. Aber ich mache es trotzdem nicht. Dann ist es bereits eine Sünde. Und Pilatus stand genauso vor dieser Wahl, Christus zu beleidigen, genauso wie vor dieser Wahl immer stehen. Vor unseren Klassenkameraden, von unseren Verwandten, von unseren Kollegen zum Beispiel. Also irgendwie unsere Beziehung zu Jesus zu benachteiligen, ihn zu beleidigen. Или угодить толпе. Oder der Menge nachzugeben und der zu gefallen. И часто мы боимся последствий. Und oftmals haben wir Angst vor diesen Folgen. Которые еще не факт, что наступили. Die noch nicht einmal eine Tatsache sind, dass sie überhaupt eintreffen. Не факт, что нас уволят, убьют. Das ist, entspricht noch nicht der Tatsache, dass man uns umbringt oder uns kündigt. Мы думаем, ну точно, сейчас так сделаю по-христиански, уволят, убьют. Aber man denkt sich, ja, wenn ich das jetzt christlich aus christlicher Weise so tue, dann werde ich gekündigt oder umgebracht und wir geben auf. Но это еще не факт. Aber das ist noch keine Tatsache, es ist noch kein Fakt. Если бы Пилат поступил иначе. Wenn Pilatus anders gehandelt hätte. Это не факт, как будет дальше. Es ist noch, es entspricht noch nicht der Tatsache, wie es so weitergeht, wie du dir das denkst. А вот грех обидеть Христа, он сразу факт. Aber die Sünde, Jesus zu beleidigen, ist schon gleich eine Tatsache. Пилат сразу. Entspricht der Tatsache. И бив Христа, отдал на распятие. Wie das Pilatus gemacht hat, er ließ ihn geiseln und hat ihn zur Kreuzigung gegeben. Was wäre danach, ist schon eine andere Frage. И что с нами будет, если мы пойдем за Господом в любой ситуации? Und was wird mit uns passieren, wenn wir in jeder Situation Jesus nachfolgen? Все будет хорошо, даже если будет неприятность. Es wird trotzdem alles gut werden, auch wenn es vorher irgendwelche Unannehmlichkeiten geschehen. Потому что эти неприятности будут, это еще не факт. Dass diese Unannehmlichkeiten passieren, ist noch nicht die Tatsache. В младших классах, в школе. In der Grundschule. Мои дети иногда получали странные задания от учителей. Haben meine Kinder so seltsame Aufgaben von den Lehrern bekommen. И там были какие-то нехорошие стишки. Dort waren nicht unbedingt gute Verse. Которые должны были выучить. Also das waren irgendwelche Gedichte, was meine Kinder auswendig lernen sollten. И мы разрешали им не учить этот стих. Und wir erlaubten ihnen dieses Gedicht nicht zu lernen. Они были маленькие. Sie waren klein. И начинали плакать. Und dann fingen sie an zu weinen. Was soll ich denn meiner Lehrerin sagen? Da, мне поставят плохую оценку, выгонят. Ich werde doch eine schlechte Note bekommen. Sie werden mich rausschmeißen. То есть они сами нагоняли ужаса. Also sie haben sich selber viel Angst gemacht und viel Schrecken eingejagt. Говорили, aber wir sagten zu ihnen, в данном случае, also in diesem Fall, я тебе разрешаю получить эту плохую оценку. Erlaube ich dir, diese schlechte Note zu bekommen. И получить этот выговор. Und sogar einen Verweis zu bekommen. Потому что ты страдаешь за Божье дело. Denn du leidest für Gottes Werk. Но они думали, что все будет ужасно. Aber sie bildeten sich ein, dass alles schrecklich ausgehen wird. Я благословляю как родителя в данном случае. Aber in dem Fall segnest du dein Kind als Eltern. Если они вообще будут. Wenn sie überhaupt kommen, diese Unannehmlichkeiten. Да, за Божий поступок могут прийти гонения. Ja, natürlich, wenn du Gottes Tat machst, dann kann passieren, dass du Folgen bekommst, dass du verfolgt wirst. Но часто мы накручиваем себя сами. Aber oftmals bilden wir uns selbst viele Dinge ein. Как стоял Пилат. Wie Pilatus damals stand. Он видит, Иисус невиновен. Er sieht, Jesus ist unschuldig. Завистники его предали. Seine Neider haben ihn verraten. Жена говорит, это праведник. Seine Frau sagt, er ist ein Gerechter. Du sollst die Finger von ihm lassen. А тут толпа кричит, распни, распни, распни. Und von anderen Seite schreit die Menge und sagt, du sollst ihn kreuzigen. Я думаю, сейчас потеряю работу. Und dann denkt er sich, ich werde jetzt gleich meinen Job verlieren. Он не на откровение смотрит. Er schaut nicht auf die Verheißung oder Offenbarung. Не на невиновность Иисуса. Er schaut nicht auf die Unschuldigkeit von Jesus. Смотрит, работу потеряю. Сейчас они вот. Sondern er schaut, ich werde jetzt meinen Job verlieren. Мои подопечные недовольны. Also meine Mitarbeiter sind nicht zufrieden mit mir. Пожалуются. Sie werden bestimmt sich beschweren über mich. Меня уволят. Man wird mich kündigen. Зарплаты у меня не будет такой. Ich werde kein Gehalt haben, was ich vorher hatte. Из дворца надо будет выселяться. Ich muss dann aus dem Schloss raus. Машину не смогу себе позволить, Майбах уже. Ich werde mein Майбах mir nicht mehr erlauben können. Oder leisten Узнаете? Können. Erkennt ihr diese Einbildung, was wir oft so tun? Смотрю, не откровение, wenn ich nicht auf die Verheißung schaue, не трогай oder этого праведника. Du sollst diesen Gerechten nicht anfassen. А что мне делать? Was soll ich dann tun? Что хочешь сделать, но не трогай этого праведника. Du kannst machen, was du willst, aber lass diesen Gerechten in Ruhe. Поступи по Христу, все равно, что дальше. Handle, wie es Christus möchte, egal was danach passiert. Вы знаете, как он поступил. И wisst ihr, wie er gehandelt hat? И вы также о нем больше нигде не читаете. Und ihr könnt nicht mehr über ihn irgendwo noch in der Bibel lesen. Поэтому Господь нам Deswegen дает всегда силу. Gibt uns der Herr immer die Kraft. И всегда подсказку. Und gibt uns immer Tipps. Даже в такой ситуации. Sogar in so einer Situation. Потому что Пилат находился в окружении мирских людей. Denn Pilatus befand sich im Umfeld von ungläubigen Menschen. И там бесы кричат, распни, распни. Und dort schreien die Dämonen, du sollst ihn kreuzigen. То есть мир, демоны. Also die Welt, die Dämonen. Он даже не на ячейке сидел, рассуждал, как мне поступить. Er saß nicht einmal auf einer kleinen Gruppe und hat so überlegt, wie soll ich so handeln. Там вражеская толпа. Dort war eine wirklich feindliche Menge um ihn. Господь дает откровение. Aber der Herr gibt ihm eine Offenbarung. И совесть Пилату также он показывает. Он невиновен. Und das Gewissen von Pilatus sprach auch zu ihm, er ist unschuldig. Поэтому давайте мы будем молиться за то, чтобы быть твердым и мужественным. Deswegen lass uns beten, damit wir mutig sind, damit wir standhaft sind. В каждой ситуации. In jeder Situation. Где вот такой вот выбор. Wo man vor so einer Wahl steht. Ну, у нас, понятно, не такого калибра выборы в жизни. Ja, es ist verständlich, dass wir nicht so eine Art vor der Wahl haben werden, wie jetzt Pilatus. Где происходит эта встреча, не кстати, совершенно, с ближним, не кстати. Aber wo zum Beispiel ein Treffen stattfindet, was absolut falsch ist oder nicht förderlich für dich ist. Никогда ты такой готовый идешь на евангелизацию, готовый пострадать за Господа. Und, oder wenn du zur Evangelisation gehst und bist bereit, für Jesus zu leiden. А где-то в лифте, когда после работы идешь, уставший. Und du fährst dabei in Aufzug und bist total müde nach der Arbeit. Und dann kommt plötzlich ein Treffen, irgendeine Versuchung auf dich zu. Выбор. Irgendeine Wahl. Ближний. Dein Nächster. Не по термину. Und dein Nächster kommt nicht nach dem Termin. Давайте мы встанем. Lass uns gemeinsam aufstehen. Давайте мы будем молиться. Lass uns gemeinsam beten. Чтобы быть твердым и мужественным. Damit wir standhaft und mutig sind, wie es bei Joshua stand. Господь Иисус, Иисус, мы благодарим Тебя.